Gestern, als Stalin nach den offiziellen Meldungen aus Moskau noch mit dem Tode rang, verabschiedete die Pravda bereits die rituellen Formeln, mit denen sie jahrzehntelang die Männer des Namens Stalin pausenlos begleitet hatte. Könnte der Bolschewismus mit gültigen menschlichen Maßstäben gemessen werden, dann müssten wir erschrecken vor der Kälte, mit der hier zu einem Mann Distanz geschaffen wurde, der bisher für jeden orthodoxen Bolschewisten als die Verkörperung von Staat und Partei in ihren höchsten Werten gegolten hatte. Der Leitartikel der Pravda galt nicht der Lebensgefahr, in der sich Stalin laut Bulletin zu jener Stunde befand, sondern der Gefahr, die seine einst im Parteilabor geborene übermenschliche Größe für die neuen Träger der Macht bedeutet. Die große Einheit von Partei und Volk. So lautet schon die Überschrift in der Pravda. Und so unglaubhaft es klingen mag, erst im letzten Viertel des Artikels ist von Stalins Erkrankung die Rede und auch da nur mit einem Hinweis auf die beschwörende Formel aus dem Kommuniqué des Vortages, dass das sowjetische Volk sich nun noch fester um das Zentralkomitee der Partei scharen wird. Hier spricht die Angst der künftigen Repräsentanten der Macht aus jedem Wort. Die Angst vor der Gloriole, die sie nicht tilgen können und die doch keinen Raum lässt für eine propagandistische Schöpfung auch nur ähnlicher Wirksamkeit.